Wir lesen heute die ersten vier Verse aus dem ersten Kapitel. Ich lese das zunächst aus der revidierten Luther-Übersetzung und da lautet der Text wie folgt. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Dieser Brief an die Hebräer und das Wort Hebräer bezieht sich ja auf das Volk Israel, bezieht sich auf die Fremdlinge, die ja immer im fremden Lande waren, auch in Ägypten Fremdlinge waren, bis sie dann in das gelobte Land geführt worden sind. Die Hebräer, die also aus den Juden gläubig geworden sind, der Ursprung der Gemeinde Jesu. Aber nicht nur auf sie, sondern auch auf alle, die an Jesus gläubig geworden sind und suchten zuvor das Heil in ihrer Seele in anderen Heilsangeboten. Davon gibt es ja sehr viele in dieser Welt. Ich hörte gerade von jemandem, der sterbenskrank ist und nun über sein Leben Bescheid wissen wollte und sich die Tarotkarten legen ließ, um herauszufinden, an welchem Tag er sterben würde. Und jetzt lebt er in großer Angst, weil man ihm einen Tag genannt hat, vor diesem Tag und weiß nicht, was mit ihm geschieht. Viele Heilsangebote in dieser Welt gibt es, auch solche, die ähnlich aussehen wie das Evangelium, die manchmal sogar dieselben Vokabeln und selben Worte nutzen und doch einen anderen Inhalt haben. Gemeinde Jesu war immer schon gefährdet, von diesem einzigen Weg in Jesus Christus abgebracht zu werden. Dieser Brief also an die Hebräer wurde an die Gläubigen geschrieben, die Gläubigen, dass sie tiefer erkennen in Jesus Christus das einzige wahre Heil gefunden zu haben und auch nicht mehr nach einem anderen Heil suchen müssen. Diese Frage, die Johannes der Täufer Jesus stellte durch seine Abordnung, sollen wir auf einen anderen warten, ist beantwortet. Das Warten hat ein Ende. Ihr braucht auf keinen anderen warten. Es gab ja in Israel, weil die Erwartung nach dem Messias groß war und zum Teil auch heute groß ist, immer wieder eine Erwartung in eine falsche Person. Es gab viele, die sich als Erlöser ausgaben. Aber das Volk wurde enttäuscht. Sollen wir auf einen anderen warten? Nein, das braucht ihr nicht. Er ist der Messias, Jesus Christus. Das Warten hat ein Ende. Er hat das Heil für eure Seele vollbracht. So sollte dem Volk geantwortet werden. So wie Jesus selbst in Johannes 4 sagt, ich bin gekommen, um das Werk des Vaters zu vollenden. Auch in Johannes 17, Vers 4 sagt er, dass er diese Vollendung gebracht hat. Er betete darin, ich danke dir, dass ich es vollenden durfte. Ich bin gekommen, es zu vollenden. Und darum steht auch in Römer 1, Vers 4, seit seiner Auferstehung von den Toten heiligt er alle, die an ihn glauben. Die einzige und vollkommene Art der Heiligung zum ewigen Leben. Es gibt keine andere Form der Heiligung. Wir, die wir nun aus den Heiden kommen, sagen, na ja, das ist für uns schon sehr selbstverständlich. Aber für die, die aus den Juden kommen, ist es nicht selbstverständlich gewesen, weil sie eine Gottesdienstordnung von Gott bekommen haben, die sie mit größter Genauigkeit einhalten sollten. Eine Gottesdienstordnung, die sie in Verbindung bringen sollte mit Gott, dem Schöpfer aller Dinge. Eine Ordnung, die sie auch auf der Erde für Gott leben lassen sollte. Und nun sollten sie merken, dass diese Ordnung aber nicht das Letzte war und nicht ausreichend war, sondern in Jesus Christus ist die einzige Ordnung vorhanden. Dieser Brief an die Hebräer nennt zwar nicht den Schreiber dieses Briefes, aber manche sind davon überzeugt, er könne auch von dem Apostel Paulus, der ja mit hoher Weisheit begabt worden ist, stammen. Er hatte solche große Weisheit, dass eben sogar der Apostel Petrus sagt, tatsächlich etliche Dinge sind schwer zu verstehen. Er hat wirklich die Gabe bekommen, viele Dinge so darzustellen bis ins Detail, dass also wirklich suchende Menschen auch überzeugt werden können, dass Jesus Gott ist und der einzige Erlöser. Am Ende dieses Briefes wird auch noch erwähnt, dass Timotheus wieder freigekommen ist und dass sobald er zu diesem Schreiber stößt, der Schreiber mit ihm gemeinsam die Hebräer aufsuchen will. Und wir könnten uns dann vorstellen, dass es sicher sich um Paulus handelt. In jedem Falle hat der Verfasser ein brennendes Herz für die gläubige Gemeinde der Juden. So wie der Apostel Paulus es auch hatte in Römer 9, wo er sagt, ich würde gerne, wenn es möglich wäre, verdammt werden, wenn dadurch etliche aus meinem Volk selig werden könnten. Er schreibt Folgendes, ich sage die Wahrheit in Christo und ich lüge nicht, wie mir Zeugnis gibt mein Gewissen in dem Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich habe gewünscht, verbannt zu sein von Christo für meine Brüder, die meine Gefreunden sind nach dem Fleisch, die da sind von Israel, welchen gehört die Kindschaft und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißung, welche auch sind die Väter und aus welchen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Wir verspüren, welchen Drang hier der Apostel hat, viele aus dem Volk Israel, die ja nun schon so lange unterwegs waren mit der Offenbarung Gottes im Gesetz Mose und die Worte der Propheten, dass sie nun zu dem Ziel gelangen. Das Beste, das einzig Wahre, die einzige Erlösung, die nicht nur für Zeiten auf der Erde trägt, sondern in die Ewigkeit. Und so hat der Schreiber des Hebräerbriefes auch ein tiefes Verlangen, deutlich zu machen den Hebräern, ihr habt das einzige Opfer für eure Sünden in Ewigkeit gefunden und nun haltet fest an ihm. Wer also auch immer diesen Brief geschrieben hat, erkannte, dass die Gläubigen sehr angefochten waren und dass sie gefestigt werden müssen, um nicht zurückzufallen in den Judaismus, das heißt in die menschliche Beobachtung des Gesetzes Moses, in den alttestamentlichen Gottesdienst. Denn zu der Zeit, wo dieser Brief geschrieben worden ist, stand noch der Tempel. Es wurden immer noch Opfertiere geschlachtet. Wofür? Für die Sünden. Man musste ein Tier bringen, wenn man gesündigt hat, seine Hand auf das Haupt des Tieres legen, seine Sünden bekennen. Und dann wurde das Tier anstelle des Menschen getötet. Das brachte man weiterhin. Viele Hunderte, Tausende Tiere brachte man zum Tempel. Sie wurden geschächtet und sie wurden geopfert. Und mittendrin war nun eine Gemeinde, die das einzige Opfer in Jesus Christus, was in Ewigkeit erlöst, kennengelernt hat. Aber zuvor waren dieselben Leute solche, die auch Tieropfer brachten. Ich weiß nicht, wie oft, jedenfalls so oft sie erkannten, dass ihr Verhältnis zu Gott gestört war, durch Sünde. So oft kamen sie und brachten ein stellvertretendes Opfer, ein Tier. Und sie sahen, dass die anderen das auch weiterhin machten. Ein Gottesdienst, den Gott selber verordnet hat, den sich Menschen nicht ausgedacht haben. Gott hat es befohlen. Wir stellen uns das mal vor, wenn wir selber darin ständen. Gott hat befohlen, dass diese Opfer gebracht werden. 5 Opfer wurden genannt im Alten Testament. Und zwar mussten saubere Opfer sein. Gott schimpfte sogar mit dem Volk, wenn die Tiere, die sie brachten, einen Flecken oder Makel hatten. Und er sagte, die kannst du behalten, wenn du denkst, dass du die einsetzen kannst. Bring sie deinem Fürsten, aber mir nicht. Wenn du mir ein Opfer bringst, muss es 100% sauber sein. Kein Runzel, kein Hinken, ein Tier, was wirklich das Beste aus deiner Herde ist. Du musst das Beste geben, wenn du mit mir versöhnt sein willst. Nicht nur so eine linke Entschuldigung, so ein paar Worte dahin sagen und nun ist alles gut. Du musst das Beste geben. Verstehen wir? Und sie suchten dann immer das Beste heraus, um versöhnt zu sein mit Gott. Ja, aber nun hier sahen sie immer wieder vor Augen, dass tatsächlich auch ihre Väter, vielleicht ihre Freunde, ihre Verwandten immer wieder das Beste versuchten zu finden aus ihrer Herde und dem, was sie Gott geben konnten, auch als Opfer. Wenn ihr einmal gesehen habt, wie auch heute, und das Laubhüttenfest beginnt ja bald, wie ein frommer Jude diese Dinge, diesen Etrog, das sieht aus wie eine Zitrone, sucht, um es in der Hand zu halten und mit einem Bachweiden und auch Palmwedel und so weiter, dann Gott zu danken in diesem Laubhüttenfest. Wenn ihr da mal zuschauen würdet, wie genau sie gucken, das kostet viel Geld. Da kostet vielleicht so eine Zitrone 30 Schekel, 30 Euro umgerechnet, 30 Euro. Ja, was wir so sonst sehr billig kaufen. Sie gucken, ob nicht ein einziger schlechter Punkt dran ist. Sobald er dran ist, wird das nicht gekauft. Sie geben viel Geld aus. Es muss sauber sein. Es muss korrekt sein, damit wir Gott dienen können. Und das haben diese Brüder und Schwestern der Gemeinde auch getan zuvor. Und plötzlich sollten sie das nicht mehr nötig haben, sahen aber immer noch die anderen, die das taten. Und in diesem Brief hier nun an diese Glaubensgeschwister geht es um die Einzigartigkeit des Priestertums Jesu. Die Einzigartigkeit, die durch nichts anderes mehr ergänzt oder ersetzt werden kann, nicht mehr verbessert werden kann, auch nicht verbessert werden muss. Sondern wer den Glauben an Jesus Christus hat, hat das Beste, was er zur Versöhnung vor Gott haben kann und was er auch haben soll. Das Priestertum Jesu, er, der Mittler zwischen dem Vater im Himmel und den Menschen, ist absolut vollkommen. Hier braucht es keine anderen Opfer mehr. Weder Tiere, noch irgendwelche Gaben vom Felde, noch irgendwelche Gelübde oder was man auch Gott sagen möchte und geben möchte. Denn Jesus Christus, und das sollte Ihnen deutlich wieder werden, hat nicht nur ein Opfer gebracht für ein geheiligtes Leben auf Erden, sondern ein Opfer mit der Wirkung, geheiligt zu sein im Himmel. Ein Opfer, das alle anderen Opfer überstrahlt. Was in das Himmlische eingehen konnte, das hat Ewigkeitsbestand. Was in den irdischen Tempel einging, hatte nur zeitlichen Bestand. Und wenn wir die Bedürfnisse sehen, auch in Israel, dass man wieder einen Tempel bauen will, dann darum, um wieder diese Opfer zu bringen, um eine Versöhnung für das zeitliche Leben zu empfangen. Aber Jesus Christus, und so steht es dann in diesem Brief auch deutlich, ist mit seinem eigenen Opferblut ins Himmlische eingegangen, nicht ins Irdische, ins Himmlische. Und hat dadurch eine ewige Versöhnung und Erlösung gebracht. Und eine ewige Versöhnung kann mit der zeitlichen Versöhnung oder Versöhnungsversuch nicht mehr ergänzt werden. Ein Tieropfer kann nichts mehr hinzubringen. Wie gesagt, der Brief wurde geschrieben, als noch der Tempeldienst in vollem Gange war. Als noch der verordnete Gottesdienst in Jerusalem Tag ein, Tag aus stattfand. 12-mal in diesem Hebräerbrief wird nun von dem Besseren gesprochen. Von dem Besseren, was Gott in Jesus Christus gegeben hat. Besser im Vergleich zu dem Gottesdienst des Alten Testamentes. Hier verstehen wir auch etliches darüber, dass es gar nicht recht ist, wenn Christen wieder gesetzlich werden. Sie halten sich einfach nicht an das Bessere, sondern sie halten sich wieder an das Schwache. Gesetzlichkeit bringt keinen Frieden, keine Freude, lässt auch keine Liebe frei, sondern Gesetzlichkeit ist hart, ist scharf, ist fordernd, ist auch kritisierend. Gesetzlichkeit. Aber Jesus sagt ja, nicht daran wird man erkennen, dass ihr zu mir gehört, dass ihr gesetzlich seid, sondern dass ihr Liebe habt. Das ist das Bessere, das Höhere. 12-mal also steht hier, dass in Jesus Christus im Verhältnis zum Gottesdienst des Alten Bundes das Bessere ans Licht gekommen ist. In Vers 4 haben wir schon gelesen, dass Jesus besser ist als die Engel. Warum? Weil sein Wort vollkommen ist. Sein Wort braucht nicht mehr verändert werden. Sein Wort hat ewigen Bestand. Darum heißt es ja in Johannes 1, Vers 14, und das Wort ward Fleisch. Das Wort wurde fest in Christus. Er ist das festgewordene Wort. Es hat Bestand. Es ist besser. Er ist besser als das Wort, was durch Engel geredet wird. In Kapitel 6, Vers 9 und 12b heißt es dann, dass das Neue ein besseres Glaubensleben ist als das vorhergehende. Und zwar durch den Glauben ist allein die Seligkeit dargeboten. Ich lese uns mal Vers 9 und dann Vers 12b in Kapitel 6. Wir versehen uns aber zuvor, schreibt der Schreiber hier, von dem Segen Gottes, dem Regen, der auf die Erde fällt und dann das Wachstum von Kraut und Pflanzen hervorbringt. Wenn aber die Erde schlecht ist, dann kommen Dornen und Disteln. Das ist dann der Fluch, der über dieser Erde liegt. Wir versehen uns aber, ihr Liebsten, eines Besseren zu euch, und dass die Seligkeit näher sei, ob wir wohl so reden. Vers 12b, dass ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld ererben die Verheißung. Durch Glauben, durch das Bessere. Wir versehen uns zu euch, indem, dass ihr das Bessere erlangt habt. Nicht, dass ihr aus eurer Werkgerechtigkeit Dornen und Disteln bringt. Denn da bleibt der Fluch. Euren Gottesdienst, den ihr bringt, bleibt unter dem Fluch. Aber der Gottesdienst durch den Glauben an Jesus Christus nimmt den Fluch weg, denn er wurde ein Fluch für uns. In Kapitel 7, Vers 7 ist es der bessere Segen als zuvor, weil er von den lebendigen Christus kommt und nicht durch die sterblichen Priester. Jesus, der hohe Priester, ist der lebendige Gott. Kapitel 7, Vers 7. Nun ist's ohne alles Widersprechen so, dass das Geringere, nämlich das Priestertum des Alten Testaments, von dem Besseren gesegnet wird, von dem Priestertum des neuen Bundes. In Vers 19 desselbigen Kapitels wird die eine bessere Hoffnung angesprochen zur Vollkommenheit als die Hoffnung im Blick auf das Gesetz. Da heißt es, das Gesetz konnte ja nichts vollkommen machen und wird nun eingeführt eine bessere Hoffnung, durch welche wir zu Gott nahen. Also Sie sollten merken, dass Sie nicht etwas verlassen haben, was Sie nicht hätten verlassen dürfen, sondern sie durften ihre eigenen Werke, ihre eigene Werkgerechtigkeit verlassen, um das Bessere zu empfangen in Christus. So ist es ja auch mit Menschen, die aus den Heiden gläubig werden und vielleicht unter den Menschen gute Positionen haben. Und wenn sie jetzt gläubig werden, merken, dass gewisse Dinge nicht mehr zu dem Weg des Glaubens gehören, dass sie das verlassen zugunsten des Besseren. Des Besseren. Ich erinnere mich hier eben und hatte schon mal zitiert, ein amerikanischer Präsident, der dann meinte, er wurde gewarnt, nicht Präsident zu werden, weil er im Kompromiss leben muss. Aber er sagt, dann kann ich doch viel mehr Menschen dienen als nur denen in der Gemeinde. Und ich will nach meiner Meinung das Bessere wählen. Aber es war nicht das Bessere, sondern er musste im Kompromiss leben und er konnte dem Besseren in Christus allein nicht dienstbar sein. Wir sollen das lieber auf etwas verzichten, was wir auch für gut erkannt haben zuvor, wenn wir das Bessere in Jesus Christus empfangen können. Also eine bessere Hoffnung. Ein besseres Testament, ein besserer Bund, ein besseres Versprechen für die Ewigkeit ist in Christus gegeben, dem Hohenpriester. Vers 21 und 22 im 7. Kapitel, wo es heißt, dieser aber, also Jesus, ist mit einem Eid gerufen worden, nämlich, es steht geschrieben, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Also eines so viel besseren Testamentsausrichter ist Jesus geworden. Eines so viel besseren Testamentsausrichter. Denn in ihm ist ja auch die Gerechtigkeit erworben, die Gott anerkennt. Ein besseres Amt hat Jesus, der Sohn Gottes, bekleidet und somit auch eine bessere, höhere Gerechtigkeit ans Licht gebracht. So dürfen wir also die vorhergehende Gerechtigkeit, die wir erworben haben, fallen lassen. Sie ist nicht die Gerechtigkeit, die vor Gott in Ewigkeit vor seinem himmlischen Thron gilt. In Kapitel 8, Vers 6, nun aber hat er, Jesus, ein besseres Amt erlangt, als der eines besseren Testamentsmittler ist, welche auf besseren Verheißungen steht. Nämlich, wie lautet die Verheißung? Du bist gerecht durch den Glauben an Jesus Christus ein für alle Mal. Das ist eine bessere Verheißung. Nicht nur eine Verheißung, bringe ein Tieropfer, dann wird dich Gott leben lassen, obwohl du gesündigt hast, sondern du lebst in Ewigkeit. Christus ist mein Leben. In Ewigkeit soll das bedeuten, so lesen wir es ja auch in Römer 3, dass die Betonung auf diese Gerechtigkeit, nicht auf irgendeine Gerechtigkeit, sondern auf diese Gerechtigkeit gelegt wird, die Gott anerkennt in unserem Leben, auch hier im Leben der Gemeinde aus den Juden. Das heißt es hier in Vers 21, Kapitel 3, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbar geworden und bezeugt, schon durch das Gesetz, dass sie kommen würde und durch die Propheten. Und in Vers 25, Gott hat Jesus vorgestellt zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben in seinem Blut, damit er die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, darbiete in dem, dass er Sünde vergibt, welche bisher geblieben war unter göttlicher Geduld. Also um dieses Bessere, natürlich, wenn wir auf die Menschen schauen, dann sagen wir, der ist wirklich auch gerecht, wie der handelt, wie der fromm ist, wie der auch die Gebote einhält. Paulus hat gesagt, nach dem Gesetz war ich unsträflich. Alle haben auf ihn geschaut. Er war ein Vorbild. Aber hier heißt es jetzt, es ist nicht die Gerechtigkeit, die du bewirken konntest, die im Himmel anerkannt ist, die zwar auf Erden anerkannt ist, man sieht es, man findet es gut und Gott lässt dich auch leben, aber in Ewigkeit brauchst du eine bessere und höhere Gerechtigkeit. Wir merken, dass auch unser persönlicher Blick auf uns selbst abgewendet wird, dass wir gar nichts bei uns mehr suchen sollten, was uns positiv darstellen möchte, sondern dass wir das Positive, das Gute nur noch in Christus sehen, für uns. Das gilt also nicht nur den Judenchristen, das gilt auch für uns. In Kapitel 9, Vers 23 wird wiederum von etwas Besserem gesprochen, nämlich, dass das Opfer ein besseres ist. Ja, Vers 23. So mussten nun der himmlischen Dinge, also himmlische Tempel und der himmlischen Dinge Vorbilder mit solchem gereinigt werden, aber sie selbst, die himmlischen, müssen bessere Opfer haben, denn jene waren. Mose hatte auf dem Berg gezeigt bekommen, wie die Stiftshütte aussehen sollte, der spätere Tempel dann auch, und er bekam einen Blick in die Herrlichkeit hinein. Also was auf der Erde war, ist nur ein Gegenbild, ein Gegenstück von dem, was im Himmel war, gewesen. Und da ist dieser Vergleich, das, was im Himmel gebracht wird für die Versöhnung, ist das Bessere. Das andere musste zwar mit Tieropfer gereinigt werden, auch die Stiftshütte, auch der Tempel, auch die Gegenstände, aber es musste ein besseres Opfer für das Original sein. Denn Christus ist nicht eingegangen, das Heilige so mit Händen gemacht ist, sondern in den Himmel selbst, nun zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes. Ein besseres Opfer, weil das direkt und unmittelbar vor das Angesicht des himmlischen Vaters, des Schöpfers aller Dinge kommen musste und gekommen ist. Das heißt, eine viel höhere Qualität haben musste. Aus diesem Ganzen resultiert, und ich gehe einfach nur mal so ein paar Punkte durch, bevor wir dann am Anfang natürlich weitermachen in den Folgestunden, geht es dann auch um ein besseres Erbe. Ein viel, viel besseres Erbe, weil es himmlisch und nicht irdisch ist. Israel hatte ja irdische Verheißung, wenn du das Gebot hältst, dann wird es dir gut gehen, dann wirst du materiell gut leben. Nicht? Wir haben ein ganzes Kapitel, was alles gesegnet wird, wenn Israel diese Gebote hält. Aber das Erbe im Himmel ist ein höheres und besseres. Und daran sollen wir uns orientieren. In Kapitel 10, Vers 34. Ihr habt mit den Gebundenen Mitleiden gehabt und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Also hier wird gesagt, ihr, die ihr gläubig geworden seid, seid ja nun verfolgt worden. Und man hat euch natürlich an den Rand der Gesellschaft gestoßen. Man hat euch sogar bestohlen in euren Gütern. Ihr habt es mit Freuden zugelassen. Warum? Weil ihr bei euch wusstet, und ihr solltet es immer noch wissen, dass ihr eine bessere und bleibende Habe im Himmel habt. Eine bessere und bleibende Habe im Himmel habt. So wie es auch Petrus, der Apostel, schrieb in 1. Petrus 1, Vers 4, dass wir ein himmlisches Erbe haben, was aufgehoben ist für uns, was wir einnehmen dürfen. Also ein besseres Erbe. Darum habt ihr sogar die Schwierigkeiten in dem äußeren Leben erduldet. Man hat euch die Güter weggenommen. Man hat euch den Beruf weggenommen. Man hat euch aus der Gesellschaft getan. Ihr gehörtet nicht mehr in die Synagoge. Ihr wurdet rausgeworfen. Ja, ihr wurdet vielleicht, wie es heute bei ultraorthodoxen Juden üblich ist, für tot erklärt. Das habt ihr doch alles geduldet. Warum? Weil ihr wusstet, ihr habt ein besseres Erbe als das irdische. Ihr seid nicht mehr ausgewiesen auf ein irdisch-materielles, gesichertes Leben, sondern ihr hattet gemerkt, dass in Jesus die absolute Sicherung ist für Zeit und Ewigkeit. Das sind alles Worte der Erinnerung für die Gemeinde, die bereits entstanden war. Und ihr habt auch in Kapitel 11, Vers 16 ein besseres Vaterland. Darum lesen wir zum Beispiel von diesem, von Abraham, dass er Gott glaubte und nicht durch die Taten gerecht wurde, sondern durch den Glauben gerecht wurde. Er glaubte, dass Gott ihm eine Stätte zeigt, die viel besser ist als alle anderen. Wir lesen hier, er suchte eine Stadt, die von Gott erbaut ist. Wenn das die gewesen wäre, aus der er kam, hätte er Zeit gehabt, zurückzugehen. Aber er suchte sie, er wollte das Bessere, die bessere Heimat haben. Nun begehren sie eines Besseren, nämlich eines Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, zu heißen ihr Gott, denn er hat ihnen eine Stadt zubereitet, eine bessere, das himmlische Jerusalem. In Vers 35 nochmal, wir kommen gleich zum Schluss bei dem Besseren, da heißt es, noch ein besseres Leben habt ihr empfangen, ein Leben der Auferstehung von den Toten, ein Leben vor dem Thron Gottes, ein besseres Leben mit größeren Segensverheißungen. Da wird nämlich gesagt, dass viele in der Verfolgung waren, einige, hier steht, die Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen, andere aber sind zerschlagen worden und haben keine Erlösung angenommen, auf dass sie die Auferstehung, die besser ist, erlangen. Wir denken sofort an das Wort des Apostel Paulus, wo er sagt, Christus ist mein Leben, Sterben ist mir Gewinn. Abscheiden und bei Christus sein ist besser. Also er hatte immer den Blick auf das Bessere. Nicht, Herr, führe mich gut durch die Erdenzeit. Ja, durch die Erdenzeit wollen wir auch kommen um deines Namens, aber der Blick auf das Bessere soll uns nicht abhanden kommen. Und es ist ja so, das kann auch bei uns Heidenchristen passieren, dass wir wohl an Jesus glauben, aber unser Fokus nur auf das irdische christliche Leben gerichtet ist und die Bereitschaft, auf das Bessere einzunehmen, nicht mehr ganz so vorhanden ist. Ich hatte gestern auch im Lazarus die Frage gestellt, das kommt mir gerade in den Sinn, wann denn jemand mal Gott gedankt hat für das Ewige oder gebetet hat morgens, Herr, wenn du mich heute abrufst aus der Zeit, will ich dir auch danken. Wann hast du das gebetet? Wann hast du den Ausblick auf das Bessere gehabt? Nicht, dass wir der Welt entfliehen wollen, aber das Bessere soll uns immer vor Augen bleiben. Denn Gott ruft diesen und jenen zu irgendeiner Zeit. Und dann soll das kein Gestolper sein, sondern ein freudiger Aufgang in die Ewigkeit. Der Blick auf das bessere Leben. Viele haben die Erlösung hier nicht angenommen, weil sie das Bessere, nämlich die Auferstehung von den Toten, erwählten. Und in Vers 40 vom Kapitel 11, eine bessere Vollendung für alle. Darum, dass Gott etwas Besseres für uns zuvor ersehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Hier wird nämlich gesagt, dass dieses Zeugnis des Glaubens ja auch schon von vielen zuvor angekündigt wurde und die Verheißungen auch die vergangenen Menschen, die Propheten und so weiter bekommen haben auf das Zukünftige. Sie haben die Verheißung aber nicht gesehen und erlangt, damit sie mit allen, die dann glauben an Jesus Christus, dieses Bessere, was Gott ersehen hat, erreichen. Also es geht immer wieder um das Bessere und das Letzte, die bessere, innigere Blutskraft. Wie lesen wir hier in Kapitel 12, Vers 24? Wir sind gekommen zu dem Mittler des Neuen Testaments, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das da besser redet, denn das Abels. Das Blutopfer Abels war das erste Blutopfer, was Menschen gebracht haben. Abel war der erste, der ein Blutopfer brachte, nämlich ein Lamm geopfert hat. Und das war eine Vorschattung auf Versöhnung. Und hier wird gesagt, dieses Opfer, was Jesus brachte, das letzte Opfer, das war das erste und jetzt das letzte Opfer, das ist besser denn das Abels. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, warum? Weil die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, darin besiegelt ist. In mancherlei Weise hat Gott geredet und zuletzt durch den Sohn. Zuletzt durch den Sohn. Darum ist die Heilige Schrift über dem Evangelium und das, was Jesus gesagt hat, das Bindende. Zuletzt durch den Sohn. Der Hebräerbrief soll deutlich machen, dass es keine andere Offenbarung des Willens Gottes mehr bedarf und gibt, als die durch Jesus Christus. Wiewohl Gott vielfältig geredet hat in der Vergangenheit durch die Propheten, durch Mose, in mancherlei Weise, wir lesen ja in Hiob 33, im Traum, im Nachtgesicht, oder wenn wir die Propheten lesen, heißt es, und der Herr sprach zu ihm das und das. Oder bei den 70 Ältesten in Israel, wo der Geist Gottes über sie kam. Es war ein deutliches Reden Gottes, aber zuletzt hat er geredet durch den Sohn. Und diese letzte Rede Gottes ist die verbindliche und verbindlichste Rede, die es gibt. Denn jetzt wird auch noch gesagt, wir haben gelesen in Vers 3 und 4, er, durch den die letzte Rede geschah, ist der Glanz der Herrlichkeit Gottes, die Sichtbarwerdung des Ewigen. Er ist die Darstellung des Wesens Gottes, der unbegrenzten Liebe. Größer geht's nicht. Er hat und ist das Wort, das alles trägt und die ganze Schöpfung, die auch durch ihn entstanden ist. Er ist die gültige Reinigung von allen Sünden, nicht nur von einer, von allen Sünden. Er ist eins mit allen Aufgaben vor dem Thron Gottes. Identisch. Totaler Herrschaftsanspruch, das heißt deckungsgleich wie der himmlische Vater. Er ist höher als alle Engel, zumal er der Schöpfer der Geisteswelt ist, der Geisterwelt. Er war vor allem. Darum hat er ein allumfassendes Wissen über alle Dinge. Es gibt also keinen Grund, wollte der Schreiber des Hebräerbriefes der entstandenen Gemeinde der Gläubigen an Christus zu sagen, es gibt keinen Grund, sich wieder zu anderen Heilsangeboten zu wenden oder zurückzuwenden zu dem alttestamentlichen Gottesdienst. Denn in Christus ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. Jede andere Heilsoffenbarung ist eine satanische Lüge. Darum gilt es weder auf Tradition noch auf Menschenmeinung zu hören, sondern allein auf Gott in Jesus Christus. Er ist das Beste, in ihm haben wir das Beste, das Vollkommene für jetzt und in Ewigkeit. Das soll schon gleich am Anfang deutlich werden, damit auch die weiteren Erklärungen, die dann folgen, Eingang finden in die Herzen. Aha, so und so ist das. Gott in Jesus Christus ist der wahre und die wahre Erlösung. Soweit zu den ersten Versen, das letzte Reden Gottes.